Warst du jetzt nicht erst kürzlich gerade im Schüleraustausch in Deutschland? Und hast du auch gesehen, was dort an der Schule für die Umwelt gemacht wird? Entschuldigung, aber ich weiß nicht, ob ich Sie richtig verstanden habe. Könnten Sie die Frage noch einmal wiederholen? Ja, natürlich. Du warst doch im Schüleraustausch in Deutschland. Was wird dort an der Schule für die Umwelt gemacht? Kannst du darüber etwas berichten? Ach so, ja. Die hatten in der Primarstufe Solar.